dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Verblühten Rosen, die Partei der Hoffnungslosen, werde Mitglied, Täter.